Teil 12. Henning hatte sich auf dem Rücksitz niedergelassen, um dem jungen Mädchen ins Gesicht sehen zu können. Was meint also Herr Werner zu Ihren schauspielerischen Leistungen? Er war ganz zufrieden, erwiderte sie unruhig, und möchte mit meinem Onkel sprechen. Eine lange Rede hat er mir darüber gehalten. Ich sei noch zu unruhig und sprunghaft, aber an Talent fehle es mir nicht. Nein, das glaube ich auch, sagte Henning langsam und betont. Wie wollen Sie das wissen? Nun, Sie haben Ihre Rolle damals und heute Abend wieder recht gut gespielt. Aber ich werde keinesfalls mit Ihrem Onkel darüber sprechen. Wieder traf ihn ein unruhiger Blick und sie versuchte überlegen zu lächeln. Wissen Sie, Herr Baron, ich habe schon öfters von Ihnen sagen hören, Sie wären ein sonderbarer Mensch. Mit mir sind Sie wirklich nun recht sonderbar. Was wollen Sie eigentlich von mir? Und warum sagen Sie das so gereizt? Das war ungeschickt. Ihr Talent versagt doch manchmal. Dagegen wäre es kein übler Effekt, wenn Sie jetzt sagen wollten, dass Sie mich wiedererkannt haben. Nun ja, sagte Elisabeth mit einem raschen Entschluss. Ich habe Sie gleich wiedererkannt. Aber Sie verstehen wohl, dass es eine unangenehme Situation für mich ist. Beide schwiegen. Das Auto fuhr langsam, da noch viel Verkehr auf der Straße war. Und Elisabeth sah mit ihren lebhaften Augen zum Fenster hinaus, als ob sie das sehr interessierte. Sie ist leichtsinnig und gefasst, dachte Henning. Dann beugte er sich ein wenig vor und sagte mit einem Lächeln, »Also, Lucy.« Sie zuckte leicht zusammen. »So sagen Sie mir jetzt bitte, warum haben Sie mich immer so genannt? Ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, dass ich nicht so heiße.« »Darauf habe ich nicht geachtet. Ich war den Abend nicht ganz normal, wie Sie vielleicht auch bemerkt haben. Die Art unserer Bekanntschaft war ja auch nicht gerade normal, oder, sagen wir, nicht die in unseren Kreisen übliche.« Elisabeth sah sehr jung und ziemlich beschämt aus und fragte, »Ich weiß. Es ist wohl eine dumme Frage, wenn man sich so benimmt wie ich damals, aber sagen Sie mir bitte, für was haben Sie mich eigentlich gehalten?« »Für Lucy, wie Sie schon wissen.« »Wer ist das?« fragte sie weiter. »Das heißt also, Sie haben mich mit einer anderen verwechselt?« »Wenn man es so nennen will, ja. Es tut mir leid, eine so ungalante Tatsache zugeben zu müssen.« »Geschieht mir ganz recht«, sagte das Mädchen plötzlich mit amerikanischer Nüchternheit. »Ich weiß ja selbst nicht, was mir damals eingefallen ist. Ich habe mich so gelangweilt, seit ich hier bin, und bekam auf einmal Lust, mich unsinnig zu amüsieren. Was geschehen ist, kann man nicht mehr ändern. Aber ich weiß schon.« Sie wurde, während sie sprach, immer lebhafter und zutraulicher, wie ein Kind, das seine ungezogenen Streiche erzählt und bis zu einem gewissen Grade auf Verständnis rechnet. »Ich fürchte überhaupt, ich bin leichtsinnig, und das nimmt dann mal ein schlechtes Ende.« »Ja«, sagte Henning, »man darf sich einen solchen Leichtsinn nicht leisten als junge Dame, die zur Gesellschaft gehören will. Von mir haben Sie nichts zu befürchten, aber dass Sie gerade an mich gerieten, war nur ein liebenswürdiger Zufall.« »Und Sie? Verachten Sie mich jetzt nicht, wie die Mädchen in Romanen immer fragen?« »Oh nein. Dazu bin ich, abgesehen von allem anderen, viel zu höflich. Darf ich ganz offen mit Ihnen reden? Sind Sie erst eine berühmte Schauspielerin, so machen Sie, was Sie wollen. Da sieht man Ihnen durch die Finger und nimmt von vornherein an, dass Sie kein Musterleben führen. Einstweilen aber sollten Sie sich Ihrer Existenz als beschütztes junges Mädchen anpassen, sonst kommen Sie unter die Räder. Sonderbarerweise komme ich öfters in die Lage, derartige Mahnreden zu halten. Ihr jungen Mädchen seid eine schwierige Sache. Man möchte so gerne sagen, amüsiert euch nur, Kinder, das Leben ist kurz genug. Aber man darf nicht. Wenn es nun aber nicht mehr zu ändern ist, sagte Elisabeth wieder mit einer Beimischung von Eigensinn, und Erasmus maß sie mit einem langen Blick, während ihr eine heiße Röte ins Gesicht stieg. Wir sind jedenfalls in eine wunderliche Beziehung zueinander geraten. Und ich denke gerade darüber nach, wie wir uns da aus der Affäre ziehen. Er machte eine Pause und dachte an ganz andere Dinge. Sagen Sie mir bitte noch das eine. Haben Sie hier, nach dem vorher frage ich nicht, schon öfters solche Abendunternehmungen gemacht? Und dann, wie kamen Sie zu dem schwedischen Herrn?« »Den kenne ich aus der Pension, wo ich zuerst wohnte. Und es ist nichts dahinter. Ich war an dem Abend im Theater, zum ersten Mal allein. Sonst hat mich immer einer von den Onkeln begleitet. Da traf ich ihn, er lud mich ein, mit ihm zu essen. Gott, und dann bekam man noch Lust, etwas zu unternehmen. Und wir gingen in die Bar.« Das Auto hielt. »Wir sind schon da. Trinken Sie noch eine Tasse Tee bei mir«, sagte Elisabeth hastig. »Ich habe jetzt eine eigene Wohnung.« »Ja, ich möchte wohl noch etwas weiter mit Ihnen sprechen.« Man stieg aus und sie führte ihn in ihre Wohnung, die erst flüchtig eingerichtet war und den Eindruck machte, es würde wohl auch so bleiben. Alles lag und stand ein wenig achtlos durcheinander. »Es war noch nie Besuch hier«, entschuldigte sie sich. »Ich gehe morgens früh fort zum Unterricht und nachmittags zum Zuschauen in die Theaterproben. So wird es hier immer noch nicht fertig.« »Ihre Mutter war sicher noch eine Indianerin«, dachte Henning, »die irgendwo im Urwald ihren Haushalt führte. Ich fange an, die Sorgenfalten der Käuze zu verstehen.« Das Mädchen mochte seine Gedanken erraten und sagte, die Onkel kämen nie hierher. Es habe einen großen Kampf gekostet, bis man sie alleine wohnen ließ. Im Nebenraum sah man ein Bett und einen großen Spiegel. Henning räumte nachsichtig einige Kleider von einem breiten Sessel, während Elisabeth Hut und Mantel nebenan auf das Bett warf und dann die Tür hinter sich zuzog. Dann sollte sie weiter von dem Schweden erzählen, aber sie hatte ihn nur einmal auf der Straße gesehen, ehe er abreiste, und wusste sonst nichts über ihn. »Was sagte er denn über den Verlauf des Abends?« »Er fand, ich hätte ihn schnöde behandelt, aber er lachte darüber, besonders, dass sie ihn so zornig behandelten und dass sie mich beständig Lucy nannten. Dann meinte er, er sei ihnen früher schon einmal begegnet, wusste aber nicht, wer sie wären.« »Ah, das wollten Sie also von ihm erfahren. Es ist doch recht schlimm, Elisabeth. Sie wussten nicht einmal, wer ich sei.« »Ja«, gab sie kleinlaut zu, »er war auch sehr neugierig und fragte alles Mögliche. Ich habe ihm nur gesagt, sie wären nachher ganz vernünftig geworden und hätten mich ganz korrekt nach Hause gebracht.« »Und jetzt?« »Sehen Sie mich nur nicht so unglücklich an. Unser Abenteuer ist etwas eigenartig, hat aber den Vorteil, dass niemand außer uns beiden darum weiß. Ich schlage Ihnen vor, wir ignorieren es und verkehren weiter miteinander, als ob nichts geschehen sei. Ihre drei Onkel wissen, dass ich Sie bei Frau Tergens kennengelernt habe. Wir werden uns nun wohl öfters sehen und uns zwanglos begegnen, wie das in unseren Kreisen üblich ist. Vielleicht werden wir noch ganz gute Freunde. Oder finden Sie, dass ich Sie nach dem, was vorgefallen ist, heiraten müsste? Ich kann Ihnen nur davon abraten, aus allen möglichen Gründen.« Ihr kam dieser Gedanke so unerwartet, dass sie hell auflachte. »Nein, das brauchen Sie nicht. Ich glaube, ich bin überhaupt keine Frau zum Heiraten.« Dann fügte sie ernster hinzu: »Ich war damals wirklich etwas verliebt in Sie, und es reute mich, dass ich nicht einmal wusste, wer Sie waren.« »So«, sagte Henning und sah sie scharf an. »Das war aber doch Ihre eigene Schuld. Sprechen wir nicht mehr davon. Und jetzt ist es vorbei?« »Ja, ich danke Ihnen, dass Sie die Sache so gentlemanlike geordnet haben.« Er stand auf, um zu gehen, und gab ihr die Hand. »Sie sind eigentlich ein liebes Mädel, Elisabeth. Aber geben Sie mehr Acht auf sich. Schaffen Sie zum Beispiel das Chaos hier in Ihrer Wohnung ab und überhaupt... Chaos tut niemals gut, vor allem in äußeren Dingen. Ich fühle jetzt beinahe so etwas wie Verantwortung für Sie.« Sie nahm die Lampe und leuchtete von der Treppe aus, bis er die Haustür gefunden hatte. Er sah sich unten noch einmal um, ihr warm getöntes, lebhaftes Gesicht lächelte, und sie warf die Locke zurück. Henning nickte ihr zu, und unterwegs fiel ihm ein, dass er ihr ja noch von Lucy erzählen wollte und manches andere. Aber man würde nun wohl öfters zusammenkommen. Und das war ihm ein ganz sympathischer Gedanke. Es kam dann auch so, dass sie sich in der nächsten Zeit häufig sahen, aber das gemeinsame Abenteuer wurde nicht mehr erwähnt. Henning begegnete ihr mit Korrektheit, die sogar einen Anflug von Strenge hatte. Er rügte ihr zerfahrenes Wesen und hatte jeden Augenblick etwas an ihrer Toilette oder an ihrem Benehmen auszusetzen. Sie lachte dann wohl, nahm es sich aber doch mehr zu Herzen, als wenn ihre bisherigen Beschützer sie zu erziehen versuchten. So bemühte sie sich, ihre Wohnung besser instand zu setzen und lud ihn dann ein, sie einmal wieder zu besuchen. Aber er lehnte es kurzweg ab. Man traf sich immer nur in Gesellschaft der anderen oder machte nach ihrer Theaterstunde einen Spaziergang miteinander. Werner war inzwischen wieder abgereist, nachdem er Dr. Augustin kennengelernt und des Längeren mit ihm über seine Nichte gesprochen. Er hatte sich inzwischen noch eingehender mit ihr beschäftigt und äußerte sich in unbestimmten Ausdrücken. Gewiss, es sei alles Mögliche da, was sich entwickeln und herausbilden ließe, aber auch ihm gab die eigenwillige Sprunghaftigkeit des Mädchens zu denken. Wenn man eine Rolle mit ihr durchnahm, war sie manchmal ganz bei der Sache und zeigte die besten Ansätze, aber gleich darauf hatte sie Gott weiß was für andere Gedanken im Kopf und war zu nichts mehr zu brauchen. »Strenge künstlerische Zucht tut ihr Not«, sagte Werner. »Und Abschleifen in jeder Beziehung. Vielleicht ein rauer Diamant, der die Mühe lohnt. Vielleicht auch nur ein hübscher blanker Kieselstein.« Das gab den Käuzen viel zu denken und zu reden. Sie hatten zwar schon häufig ähnliche Erwägungen gemacht, aber sie waren dabei unter sich gewesen. Das Problem war sozusagen in der Familie geblieben. Jetzt begannen sich auch andere dafür zu interessieren. Das störte und beunruhigte sie. Eines Nachmittags saß Henning wieder bei ihnen. Und zufällig hatte sich auch Käthe eingestellt, was sonst selten vorkam. »Was macht ihr Diamant?« fragte Henning. »Geht es gut vorwärts mit dem Abschleifen?« Er hatte Elisabeth in der letzten Woche nur flüchtig gesehen, aber Augustin war herzlich schlechter Laune und sagte mit einem Anflug von Galgenhumor, der eine neue Erscheinung an ihm war, »Nein, wir kommen damit nicht zu Rande. Entweder muss ich jetzt heiraten, damit das Mädchen eine Art Familie hat, oder man muss sie selbst unter die Haube bringen, mit einem Mann, der sie zu beeinflussen weiß.« Weintrapp und Leithecker wechselten erstaunte, befremdete Blicke. Solche gewaltsame Scherze lagen sonst gar nicht in seinem Stil. Er fühlte das auch selbst und lenkte wieder in die gewohnte, an diesem Stammtisch herkömmliche Redeweise ein. »Ich gedachte hiermit keine Frivolität zu sagen, sondern meinte es ganz im Ernst«, sagte er. »Das Kaffeehaus ist zwar nicht der geeignete Ort, um darüber zu sprechen, aber da wir hier unter uns sind, kurzum, Sie wissen, dass Elisabeth inzwischen einige Bälle besuchte und bei dieser Gelegenheit hat ein Herr sie kennengelernt, der sie zu heiraten wünscht. Ich möchte selbstverständlich noch keinen Namen nennen, aber er war schon bei mir, hat nicht gerade direkt um sie angehalten, sondern, wie soll ich sagen, mich nur darauf vorbereitet, dass dieses geschehen würde, sobald er sich ihrer Zustimmung einigermaßen sicher fühlt.« Käthe musste unwillkürlich lachen. Dieser vorsichtige Bewerber würde sich wohl sicher gut mit den Käuzen verstehen. Henning aber ärgerte sich. Da wurde so viel über das Wohl und Wehe dieses Mädchens geschwätzt, und schließlich war es doch allen am bequemsten, sie mit dem ersten besten Trottel zu verheiraten. Er hatte sie gern und fand es schade um sie. Sie war ein warmherziges, impulsives Wesen und zeigte ihm gegenüber eine fast kindliche Anhänglichkeit. Er nahm sich vor, sich wieder mehr um sie zu bekümmern. Eben jetzt hatte er sie ein wenig vernachlässigt, weil ihm andere Dinge im Kopf lagen. »Was sagt sie selbst denn dazu?« fragte er brüsk. »Das eben«, sagte Augustin, »das eben hat mich ein wenig aus der Fassung gebracht. Sie lachte erst und fragte, ob er Geld habe, viel Geld, und schilderte mir aufs Ausführlichste, wie sie sich dann das Leben zu gestalten wünsche. Dann wurde sie wieder ernst, sagte, sie dächte gar nicht daran und fände den betreffenden Herrn unausstehlich. Ferner erklärte sie mir noch an denselben Tage, vom Theater habe sie vorläufig genug. Es habe sie anfangs gelockt und gereizt, aber als dauernder Beruf sei es eben doch nichts für sie. Jetzt sehne sie sich nur danach, Musik zu treiben. Sie ist tatsächlich musikalisch recht begabt, aber es wird allmählich eine Kalamität mit all ihren Talenten und dem gänzlichen Mangel an Ausdauer. Nach dieser Aussprache ist sie dann nicht mehr bei mir gewesen. So suchte ich sie diese Tage in ihrer Wohnung auf.« Augustins Augen weiteten sich, als habe er dort ganz ungewöhnliche Eindrücke erlebt. »Sie sitzt den ganzen Tag am Klavier und spielt. Nein, das kann nicht so weitergehen.« »Elisabeth ist ein Kind«, sagte der schweigsame Leithecker. »Das meinte die Frau Kommerzienrat auch. Ich sprach gestern mit ihr über die Aufführung, bei der Elisabeth jetzt plötzlich nicht mehr mitwirken will.« Käthe fragte, um was für eine Aufführung es sich handle, und Augustin erzählte, es solle im Hause Schönlang ein Diner gegeben werden mit nachfolgenden künstlerischen Darbietungen, an denen sich auch talentvolle Dilettanten beteiligten. Man vertiefte sich in Einzelheiten. Das Gespräch drehte sich nun endlos und ausschließlich um dieses Diner, sowie die kulinarischen und künstlerischen Genüsse, die es bieten sollte. Die Käuze hatten einige interessante alte Rezepte ausgegraben und sie ausführlich mit der Frau Schönlang besprochen. Elisabeth hatte schon mit jenem Herrn, der sich um sie bewerben wollte, eine Rolle geprobt und musste unter allen Umständen dazu bewogen werden, ihren Widerstand aufzugeben. Auch an Henning wandte Augustin sich mit einer dringenden Ermahnung, die Einladung nicht auszuschlagen. Er antwortete ausweichend und brach gleich danach auf. »Lassen Sie ihn doch mit Schönlang zufrieden«, sagte Käthe, als er gegangen war. »Er mag die Leute nicht, und das Zureden verstimmt ihn nur.« »Es ist aber tatsächlich von Wichtigkeit für ihn, gnädige Frau. Ich kann Ihnen das nicht im Einzelnen auseinandersetzen. Es ist gewissermaßen noch Geschäftsgeheimnis. Nur so viel möchte ich sagen, dass der Kommerzienrat von den besten Absichten für unseren gemeinsamen Freund erfüllt ist, wenn ihm dieser nur ein weniges entgegenkommen wollte.« »Etwa eine von seinen Töchtern zur Baronin machte. Ja, das glaube ich gern.« »Sie tun dem Mann Unrecht. Er ist, wie ich ihn kenne, durchaus kein berechnender Charakter. Seine Eitelkeit, wenn man es schon so nennen will, liegt auf ganz anderem Gebiet. Er ist ein mächtiger und einflussreicher Mann, und wo er einmal Sympathie für jemanden gefasst hat, macht es ihm die größte Freude, jene beiden angenehmen Dinge für ihn geltend zu machen.« »Warum hat er nur diese auffallende Sympathie für Henning?« meinte Käthe nachdenklich. »Viele haben Sympathie für ihn«, bemerkte Leithecker, »aber er hat keine Verwendung dafür.« Augustin liebte es nicht, wenn man ihn durch Zwischenbemerkungen störte. Er quittierte daher diese nur mit einem flüchtigen Lächeln und fuhr dann fort. Wie schon gesagt, könne er keine Einzelheiten darüber sagen, aber Schönlang habe eine Stellung für ihn im Auge, welche für Henning den Ausweg aus allen Schwierigkeiten bedeutete. »Meinen Sie denn, dass er überhaupt in einer Stellung irgendetwas leisten wird?« Ihre Frage klang sehr ungläubig. »Der Baron ist begabt«, sagte Leithecker, und Weintraub, der Zeitungen las, nickte zustimmend. »Selbst das wäre hier nicht einmal nötig. Für die Leistungen sind andere Leute da. Er braucht nur zu repräsentieren, vorhanden zu sein und, ich wiederhole, dem Herrn Schönlang ein wenig entgegenzukommen.« Auch diese beiden Fähigkeiten traute Käthe ihm nicht recht zu, aber sie sprach das nicht aus. »Reden Sie ihm zu«, sagte Augustin geheimnisvoll und eindringlich. »Tun Sie Ihr Möglichstes, gnädige Frau, dass Henning das Diner nicht versäumt. Man legt Wert darauf, dass er gerade bei dieser Gelegenheit erscheint.« »Gewiss gerne, soweit ich da etwas ausrichten kann. Wenn man Ihnen heute zuhört, lieber Doktor, so möchte man beinahe glauben, dieses Diner sei eine magische Veranstaltung, wo jeder, der ernstlich danach trachtet, sein Lebensglück ausgehändigt bekommt. Ihre Nichte, Henning, vielleicht findet sich auch für mich noch etwas.« »Sie brauchen es nicht, Frau Käthe.« Sie war schon aufgestanden. Augustin begleitete sie bis an den Ausgang. »Allen Scherz beiseite, gnädige Frau«, sagte er. »Ich hatte kürzlich einen Brief von dem alten Baron. Er macht sich schwere Sorgen um seinen Sohn. Und ich auch. Durch einen Zufall habe ich allerhand über ihn erfahren. Ich fürchte, er ist da in Dinge hineingeraten, die ihm den Hals brechen könnten, wenn nicht etwas geschieht.« »Wenn er nicht zum Diner des Kommerzienrats geht«, antwortete Käthe mit einer Nuance von Gereiztheit. »Gewiss ja, er hat auch mir gegenüber so etwas geäußert. Es scheint, dass er spielt. Was weiß ich. Es wird auf die Dauer langweilig und ermüdend, wenn ein ausgewachsener Mensch immer Sorgenkind bleibt.« Und als sie Henning das nächste Mal traf, sagte sie ihm, »Nun, wie steht's? Sie werden doch hingehen, zu Schönlangs, meine ich. Man will sie retten. Ich weiß nicht, inwieweit sie Rettung brauchen, aber überlegen Sie es sich rechtzeitig. Natürlich gehe ich auch hin, und wenn wir einen stimmungsvollen Platz finden, können wir ja wieder einen Annäherungsversuch machen. Übrigens werde ich Hans Burmann heiraten, um diese Frage endlich aus der Welt zu schaffen.« Henning lachte. »Aber Käthe, was ist denn in Sie gefahren? Sie werden ja ganz brutal. Natürlich wünsche ich Ihnen alles Glück und Hans ebenfalls.«